so sein wie er. Doch er schaut auf mich runter. In meinem Zimmer hab ich Bilder, wo er drauf zu sehen ist. Mit Scheun und Pulver, Hasch und Kuchen, alles was zu nehmen ist. Ich will so sein wie er, ich will es auch probieren. Ich bin ja noch so jung, ich hab nichts zu verlieren. Ich will Drogen, Drogen abhängig sein. Wie die da oben, Drogen abhängig sein. Meine Mutti gibt mir leider nur so wenig Taschengeld. Und dann tut sie sich wundern, dass ihr manchmal etwas fehlt. Die Hinterschulhofdealer freut sich und mein Portemonnaie wird gleich. Doch meistens ist so wenig, dass es nicht für Hartes reicht. Alle Hip-Hopper, die dürfen das nehmen. Warum nicht ich? Ich kann es nicht verstehen. Ich bin ja noch so jung, ich will das Leben ausprobieren. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will Drogen. Drogen abhängig sein. Wie die da oben. Drogen abhängig sein. Ich will Drogen. Drogen abhängig sein. Wie die da oben. Drogen abhängig sein. Ich bin ein Fischer im Team, mein Zimmer. Wenn ich komm, dann schluck ich die Dinger und dann rapp ich los. Halt dich fest, denn ich bin der, den Menschen disst. Ich hab Flow, den Beat, den Bass.